Die Bundesregierung ist seit Monaten mit ihnen im Gespräch. Nun wollen die Bundestagsfraktionen offenbar Nägel mit Köpfen machen, bevor die Legislaturperiode endet. Plattformbetreiber im Internet wie Facebook sollen künftig hohe Strafen fürchten, wenn sie nicht binnen kurzer Frist auf gemeldete problematische Inhalte reagiert haben und beispielsweise gefälschte Zitate, sogenannte Fake News, löschen. Dies meldet der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe und zitiert Thomas Oppermann, den SPD-Fraktionsvorsitzenden. Facebook müsse eine Rund-um-die-Uhr-Meldestelle für problematische Inhalte betreiben. Wenn Facebook nach entsprechender Prüfung die betroffene Meldung nicht unverzüglich binnen 24 Stunden löscht, muss Facebook mit empfindlichen Bußgeldern bis zu 500.000 Euro rechnen, so Oppermann laut Spiegel. Unionsfraktionschef Volker Kauder begrüßte, dass die SPD nun auf Unionskurs sei. Damit würden die Fraktionen deutlich über alles hinausgehen, was bislang vom Justizministerium angedacht wurde, das seit Monaten mit Facebook, Twitter und anderen vor allem über sogenannte Hassbeiträge streitet. Justizminister Heiko Maas legt bislang vor allem Wert auf die Durchsetzung des bereits geltenden Rechts. Hier müsse Facebook seine Löschpraxis verbessern. Im Vergleich zur angekündigten Gesetzesinitiative der Fraktionen gab sich das Bundesjustizministerium auch am Mittag noch deutlich zurückhaltender. Es geht hier nicht darum, irgendwie ein Sonderrecht zu schaffen oder so etwas für soziale Netzwerke. Es ist klar, dass der Maßstab des Löschens und auch sozusagen der Handlungen auch im Internet natürlich das deutsche Recht sein muss. Und ob Sie jetzt jemanden verleumden auf dem Dorfplatz oder das online machen oder üble Nachrede oder was auch immer, darf keinen Unterschied machen. Es geht nur darum, die Rechtsdurchsetzung im Netz zu verbessern. So Piotr Malachowski, Sprecher des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Facebook hatte vergangene Nacht angekündigt, Fake News das Leben schwerer machen zu wollen. So sollen Nutzer zukünftig bei Fake-Verdacht dies speziell melden können und diese Einträge dann als disputed, also als umstritten, den Nutzern angezeigt werden. Derart markierte Inhalte können dann nicht mehr auf der Plattform beworben werden. Zudem will Facebook festgestellt haben, dass Fake News vor allem als Einnahmequelle für dubiose Webseitenbetreiber dienten, die mit diesen Inhalten Nutzer auf ihre Angebote lockten. Auch dagegen will Facebook stärker vorgehen. Die Gesetzesinitiative der Großen Koalition stößt insbesondere bei einer Partei jedoch auf unmittelbare Kritik. Die AfD-Vorsitzende Frauke Petri sagte in Berlin: Ich sehe generell es sehr kritisch, dass die Bundesregierung anfängt, sich in das Internet einzumischen. Es gab ja diverse Versuche, das Internet unter staatliche Kontrolle zu bringen. Dass dieses Argument die Große Koalition überzeugt, steht derweil nicht zu erwarten.